Ich würde gerne erstmal zur Einführung sagen, worum es überhaupt geht. Also draußen steht so der Titel, relativ plakativ, die Kommunistenmaschine. Das ist nicht der offizielle Titel des Projektes damals gewesen, sondern ist eigentlich mehr eine pejorative Bezeichnung der rechten Presse in Chile gewesen, als dieses Projekt so im Laufe der Jahre 72, 73 so ein bisschen an die Öffentlichkeit gekommen ist und dann auch von bourgeoisen Blättern wie allen voran die große Zeitung El Mercurio, dort ist das so ein bisschen lanciert worden als eine Art Verschwörung sozusagen der linken Regierung, die jetzt so ein Computernetzwerk plant, um allerlei obskure Dinge damit zu treiben. Und so ist es natürlich mitnichten gemeint gewesen, sondern was ist gemeint gewesen mit diesem Projekt, das den offiziellen Titel Cyber Sin bekam, relativ früh schon in der Anfangsphase. 1971 war das. Cyber Sin ist so eine Wortzusammensetzung aus Cybernetic Synergies, also kybernetische Synergien, sozusagen ein Zusammenschluss aller möglichen interdisziplinären Kräfte, technischer, statistischer, mathematischer und letzten Endes auch Designer, also aus allen verschiedenen sozusagen Bereichen. Es gab auch einen spanischen Namen, immerhin hat es in einem spanischsprachigen Land stattgefunden. Dieser Name war Cinco, Sistema de Información y Control. Und was hat es jetzt damit auf sich gehabt? CyberSyn war der Versuch, mit den damaligen technischen Mitteln ein Informationsnetzwerk im ganzen Land Chile aufzubauen, das von einem zentralen Rechner, der in Santiago, in der Hauptstadt Santiago verortet war, gesteuert werden sollte. Und die Idee war, sämtliche oder wenn nicht sämtliche, dann zumindest die wichtigsten nationalisierten Fabriken im Land an dieses System anzuschließen und sowohl über die Informationen, die von diesen Produktionsdaten, die von den Fabriken kamen und an die Zentralstelle geliefert wurden, als auch über eine zentrale Steuerung, zu der ich gleich noch etwas sagen werde, die also teilautomatisiert funktioniert hat, wiederum Informationen zurückzugeben an die Fabriken, um die Produktion in Chile effizienter zu machen. Also so kann man das vielleicht zusammenfassen. Es ging dabei nicht um Profit, sondern es ging darum, aus den sehr begrenzten Ressourcen, über die Chile verfügte zu dem Zeitpunkt, das Beste rauszuholen. Und die Ressourcen waren knapp, weil es zum einen in der politischen Situation begründet lag. Also Chile war zu der Zeit mit einem Handelsembargo versehen. Wenige Waren haben das Land überhaupt erreicht. Chile hatte kaum Geld zu dem Zeitpunkt, weil sehr, sehr viele Kredite der westlichen Nationen und auch der Weltbank abgedrosselt wurden. Und deswegen galt es, mit den zur Verfügung stehenden Mitteln eben ein Maximum an Effekt zu erreichen, um eben die Waren, die dringend benötigt wurden, also das waren Waren der Konsumgüterindustrie, das waren Lebensmittel, das waren aber auch Ersatzteile, teilweise Schwerindustrie, also Metallverarbeitung etc., um diese Versorgung aufrechtzuerhalten. Das Ganze hat sich ein englischer Kybernetiker ausgedacht, namens Stafford Beer, der bis zum Jahr 1971 überhaupt noch nichts mit Chile zu tun hatte, sondern in England zu dem Zeitpunkt, also er war zu dem Zeitpunkt so in seinen frühen 40ern, man könnte sagen auf dem Höhepunkt seiner Karriere, war einer der, wenn nicht der Begründer sozusagen dessen, was man dann Cybernetics Management genannt hat. Also er war sozusagen jemand, der mit kybernetischen Theorien versucht hat, Managementabläufe effizienter zu gestalten. Das hat er in London getan, wo er auch lange Zeit gelebt hat, bis 1971 eine Anfrage kam vom damaligen Leiter der chilenischen Wirtschaftsförderungsbehörde, Corfo. Ich habe mir irgendwo aufgeschrieben, vergesst es immer, was das heißt, Corporación de Fomento de la Producción, also Wirtschaftsförderung. Diese Behörde war dazu da, also heute würde man Subsistenz- bzw. Substitutionswirtschaft dazu sagen, es ging darum, kurz gesagt, Chile aus seiner Importabhängigkeit zu befreien. Und in dieser Behörde wurden Mittel und Wege ersonnen, wie man Produktionsabläufe mit heimischen zur Verfügung stehenden Mitteln beschleunigen kann, ankurbeln kann, wie man selber Dinge baut, herstellt, könnte man sagen. Und in dieser Behörde saß ein junger Mensch, der dann unter Allende später auch Wirtschafts- und dann noch später Finanzminister geworden ist, namens Fernando Flores, ganz junger Mann damals, 26, der auf die Idee kam, also in der vorherrschenden Situation damals in Chile so ein Management-Kybernetiker ins Land zu holen, um das Ganze mal so ein bisschen auf Vordermann zu bringen. Und was waren jetzt sozusagen die Schwierigkeiten? Also Chile 1970, viele von Ihnen werden das damals, oder manche, die Älteren, werden das damals mitbekommen haben, 1970, genau gesagt am 4. September ist der Sozialist Salvador Allende zum chilenischen Präsidenten gewählt worden. Mit knapper Mehrheit, muss man sagen, das war bis zum Oktober desselben Jahres dann gar nicht klar, ob er wirklich das Mandat übernehmen kann, weil es eine ganz knappe Mehrheit sozusagen, also weil sozusagen die Stimmenverteilung noch nicht ganz geklärt war. Im Oktober gab es dann eine Stichwahl, in der sich dann das auch bestätigt hat, dass Salvador Allende mit der Regierungsbildung dann beauftragt gewesen ist. Und er hat ein Land übernommen, das man heute als Entwicklungsland bezeichnen würde in der damaligen Situation. Also Chile damals war eigentlich ein reiches Land, also ein Land, das über sehr große Bodenschätze verfügt hat, allen voran Kupfer. Also bis heute lagern in Chile 40% der Kupfervorkommen in der Welt. Salpeter war auch eine wichtige Industrie. Und wenn ich Industrie sage, dann bedeutet das eigentlich nur sozusagen den Abbau der Ressourcen. Und damit sind wir auch schon bei einem großen Problem, das das Land immer hatte. Der Abbau der Ressourcen geschah, wie das oftmals in Lateinamerika gewesen ist, so, dass eben westliche Unternehmen gekommen sind, die Technologie und die Investitionen zur Verfügung gestellt haben und die Ressourcen im lapidar gesagt mitgenommen haben einfach. Also ohne, dass sich im Land dadurch irgendeine Industrie oder irgendeine Wertschöpfungskette hätte ergeben können. Das waren große, damals schon international agierende Unternehmen wie die Kennecott Company, ein großer Mischkonzern namens ITT, der heute nicht mehr so bekannt ist, den es aber immer noch gibt. der damals in ganz unterschiedlichen Branchen auch schon agiert hat und der zu einem wichtigen Player dann geworden ist. Ich habe gerade die Stichwahl angesprochen. Es gab sozusagen nach der Wahl Allendes 2 Monate lang eine Art Machtvakuum. Da war noch nicht so ganz klar, was da jetzt passiert. Wie verhält sich die Armee? Da auch damals gab es schon rechte Kräfte und große Interessengruppen, allen voran die Besitzenden, also die sozusagen Nutznießer auch von diesen wirtschaftlichen Arrangements gewesen sind, Großgrundbesitzer, Fabrikbesitzer, die ein Interesse daran hatten, dass Allende nicht gewählt wird, nicht an die Macht kommt. Was natürlich logisch ist, weil Allende sich zu seinem erklärten oder also das erklärte Programm der Unidad Popular ist gewesen, also eine ganze Reihe von einschneidenden Reformen durchzuführen. Reformen, die das Land in eine sozialistische Regierungsform umwandeln wollte. Das Besondere an Allende ist gewesen, dass er versucht hat, das auf demokratischem Wege zu machen. Also anders als in Kuba zum Beispiel wollte er eben nicht sozusagen den Weg durch die Sierra gehen mit einem Gewehr in der Hand, sondern er wollte eben den demokratischen Weg wählen und hatte in diesem Regierungsbündnis Unidad Popular 6, später dann 8 verschiedene Fraktionen auch hinter sich vereint, allesamt linke Parteien mit allerdings ganz unterschiedlichen Zielsetzungen und Schwerpunkten auch, was sich dann später als ein großes Problem auch herausgestellt hat. Und dazu gehörte eben zum Beispiel die großen Unternehmen des Staates, die alle in privater Hand waren und alle vom Westen sozusagen besessen wurden, zu verstaatlichen. Ein anderer großer Schritt war, der auch teilweise dann durchgeführt worden ist, war die Verstaatlichung der Banken. Auch das ist natürlich auf wenig Verständnis gestoßen seitens der Rechten. Er wollte die Latifundien abschaffen, also den Großgrundbesitz, der eine lange Tradition hatte, nicht nur in Chile, sondern in ganz Lateinamerika. Und all das waren natürlich Wahlziele, mit denen viele Leute nicht so recht einverstanden gewesen sind. ITT habe ich gerade angeführt, als ein großer Player in diesem Machtkampf schon ganz am Anfang, ist relativ schnell in den USA an die CIA herangetreten, damals unter dem Leiter Richard Helms. Da gab es private Connections und der damalige CEO von ITT hat gesagt, pass mal auf, das gefällt uns alles nicht, was können wir tun? Und es wurden relativ früh Maßnahmen beschlossen, um Chile schon also ohnehin in dieser Phase zu destabilisieren, also sowas wie Wirtschaftsembargo und so weiter war schon sehr früh im Gespräch. Aber als sich dann der Wahlsieg auch abzeichnete, ging es darum, wie können wir auch versuchen, die Armee schon jetzt zu einem Eingreifen zu bewegen. Jetzt muss man wissen, Chile war bis 1970 eigentlich ein sehr stabiles Land und war auch stolz auf eine gewisse Kontinuität in der demokratischen Tradition. Also seit 1932 gab es im Grunde demokratische Regierungen. Das hat nicht dazu beigetragen, dass jetzt Einkommensverteilung und soziale Gerechtigkeit und so weiter im Land vorbildlich gewesen wären, aber es war politisch sozusagen weitestgehend ein Rechtsstaat. Und es gab wenig Konflikte in dieser Zeit, wenn nicht überhaupt keine, in der das Militär hätte eingreifen müssen. Und deswegen war zu erwarten, dass Allende diese Wahl gewinnen wird. Und was hat man gemacht? Also man hat eben versucht, Also einen wichtigen Armeechef damals, General René Schneider, der Oberkommandierende des Heeres ist es gewesen, der erklärtermaßen verfassungstreu gewesen ist, den hat man versucht zu entführen und dabei ist er umgekommen. Das hat den Hintergrund gehabt, dass man eben versucht hat, den durch sein Verschwinden daran zu hindern, für die Verfassung, also für den verfassungsmäßigen Weg einzutreten. Und man hat gehofft, dass dann die rechten Kräfte innerhalb des Militärs schon zu dem Zeitpunkt das Kommando übernehmen. Das hat aber nicht funktioniert. Allende ist gewählt worden und hat dann ein Land vorgefunden, das im Grunde von Anfang an gespalten gewesen ist. Warum gespalten? Weil auf der einen Seite eben die Besitzenden ein sehr großes Interesse daran hatten, dass die alten Zustände bleiben. Und also besonders Arbeiter und besonders Studenten genau das gegenteilige Interesse hatten, dass sich nämlich was ändert, dass Chile gerechter wird, dass das Einkommen anders verteilt wird. Das sind ja Themen, die im Grunde nicht nur aus der lateinamerikanischen Geschichte bekannt sind, sondern die man sich jetzt auch relativ leicht vorstellen kann. In der Situation damals kam es dann dazu, dass jemand wie Fernando Flores in diesem Wirtschaftsförderungsbüro sich die Frage gestellt hat, wie können wir mit dem, was wir haben, die chilenische Wirtschaft eben ankurbeln. Dann gab es diesen Brief, Stafford Beer als Management-Kybernetiker ist nach Chile eingeladen worden, hatte dann Gelegenheit, mit Fernando Flores zu sprechen, Anfang 1971, und hat dann angefangen, ein Team um sich zu versammeln. Dem zugrunde, jetzt habe ich ganz vergessen, die ganze Zeit okay, die Bilder zu zeigen. Einfach ein bisschen nachholen vielleicht, oder? Ja. Genau, ich habe ja gerade erfahren, wie das hier geht. Das ist Stafford Beer. So hat er ausgesehen. Das war jetzt zu spät. Also das sind jetzt ist so eine Gegenüberstellung vorher und nachher sozusagen. Da ist er schon ein bisschen älter. Man sieht hier, das ist nicht seine Frau, sondern das ist das ist eine Frau aus dem fällt gerade hier eine Sonja Mordochowitsch, die ich bei meinen Recherchen 2013, also als ich auch in Chile gewesen bin, auch persönlich kennengelernt habe. Die war wie die meisten in diesem Team, das dann Stafford Beer Anfang 1971 hinter sich versammelt hat, hat sie alles Mögliche gemacht. Also sie war Übersetzerin für ihn, weil das Team hat sich zwar auf Englisch unterhalten, wenn Stafford Beer da gewesen ist, aber manche Dinge waren eben schwierig, manche konnten auch Englisch nicht so richtig und dann ist sie eben eingesprungen und sie war so ein bisschen seine Assistentin. Ich meine, das geht auch aus dem Bild schon so ein bisschen hervor. Stafford Beer, das vielleicht so als kleine auflockernde Anekdote, das kommt auch später nochmal und schlägt sich sogar im Design so dieses Projekts nieder. Stafford Beer hat man immer mit einer Zigarre in der Hand gesehen und eigentlich auch mit so einem Flachmann, den er immer in der Tasche hatte. Und das geht so weit, jetzt muss ich doch mal ein bisschen springen. Das ist ja zum Glück kein Problem. Ich gehe auf die Sachen gleich noch ein bisschen ein. Man sieht hier so einen Stuhl, der dann designt worden ist. Ich komme gleich dazu, wie das alles passiert ist. Und man sieht hier an der linken Armlehne sowohl einen Aschenbecher, das ist sozusagen auf Stafford Beers persönliche Weisung eingelassen worden, in allen 7 Sesseln und eine Ablagefläche für sein Glas. Also nicht nur für seins, aber eben auch für seins, weil er eben beliebte bei geschäftlichen und kompliziert werdenden Unterredungen immer Whisky zu trinken, welcher Marke weiß ich nicht, aber er bestand schon auf einer gewissen Qualität. Der war einiges gewohnt. Und wie ich mir habe erzählen lassen, war das ein irrsinnig, der ist seit 2002 tot. Ich konnte ihn leider nicht mehr selbst befragen. Also auf der einen Seite ein sehr, exaltiert vielleicht nicht, aber spezieller Mensch mit ganz vielfältigen Interessen. Und aber auch eben wahnsinnig charismatisch und zugewandt. Also jemand, der durchaus da auch das Talent hatte, ein Team hinter sich zu versammeln, bei einem Projekt mit einer Zielsetzung, die damals auch, als er angefangen hat, den Leuten das zu erklären, niemandem so richtig klar geworden ist. Also was der da überhaupt will. Das hat von Anfang 1971, als er zum ersten Mal da war, im März war das, bis November 1971 dann auch gebraucht, dieses Team zu formieren und ungefähr die Aufgaben zu verteilen. Also da, am Anfang waren es 10 Leute, und so ein bisschen zu verteilen, was jetzt jeder überhaupt zu tun hat, bevor dann im November 1971 das Ganze spruchreif geworden ist, dadurch, dass Stafford Beer dann mit Fernando Flores zusammen zu Allende gegangen ist und gesagt hat, pass mal auf, das haben wir vor, das möchten wir machen, und soweit ist die Planung und so weiter. Und dann gab es auch ein Plan of Action, wo ganz, ich habe den hier auch, ich kann da jetzt aber gleich, also ich kann da nicht drauf eingehen, weil der einfach so kompliziert ist. Ich lasse das jetzt mal so weitestgehend unkommentiert. Man sieht nur verschiedene Sektionen, zu denen ich auch gerne was sagen würde gleich. Also dieser Operations Room hier, damit ist gemeint dieser Raum, der ganz am Anfang auch zu sehen gewesen ist. Das sollte das Kommandozentrum werden. Ein Raum, wo 7 Leute sich auf diesen Sesseln gegenüber sitzen können. Ich springe jetzt ein bisschen, das tut mir leid, aber das muss leider sein. So. Ja, genau, habe ich schon gelernt, ne? Also, so sollte das aussehen. Diese Leute sollten in einer möglichst entspannten Gesprächssituation einander gegenüber sitzen, und sie sollten Sie saßen dort, um Entscheidungen zu treffen, und zwar Entscheidungen auf der Grundlage dessen, was dieses System liefert. Und das wurde auf diesen Tafeln, die man da sieht, wurde das angezeigt in Form von Schautafeln. Also Stafford Beer wollte keinen Tisch haben in diesem Raum, er wollte auch nicht, dass die Leute in irgendwelchen Memos blätterten, wollte keine Buchstaben, keine Zahlen, sondern alles sollte anhand von Flussdiagrammen angezeigt werden. Also wenn jetzt zum Beispiel jemand Informationen über die Kapazität oder über die Auslastung eines bestimmten Betriebes, der eben an dieses System angeschlossen gewesen ist, haben wollte, dann gab es eine Möglichkeit, auf der rechten Armlehne sieht man das, mit diesen Knöpfen eben zu navigieren in diesen Schaubildern. Ich sage gleich dazu, dass das so nicht funktioniert hat. Aber so war es gedacht, dass in diesen Schautafeln navigiert werden konnte, um sich dann diese Informationen anzeigen zu lassen und die dann auch gleich in Zusammenhang zu stellen. Also sozusagen mit Informationen, wenn es jetzt um eine einzelne Fabrik geht, wie sieht es in der gesamten Branche aus, wie sieht es mit Zuliefererbetrieben aus und so weiter. So war das gedacht. Vielleicht eine ganz interessante Anekdote dazu. Ich habe hier auch noch ein größeres Bild, wo man diese Schautafeln etwas besser sehen kann. Die Hintergrundgeschichte dazu, wie das da überhaupt projiziert worden ist, ist auch ganz interessant. Man hat eigentlich versucht, das mit Fernsehmonitoren zu machen. Das war aber damals technisch nicht möglich, weil die nicht auflösend genug gewesen sind. Und was man da jetzt sehen kann, das sind Rückprojektionen. Also man muss sich vorstellen, hinter dieser Verkleidung, hinter dieser Holzvertäfelung hat es einen Raum gegeben, in dem so große Diaprojektoren standen mit so großen Karussells drin. Und dann wurde von hinten, wenn man dann also in diesem auf der Armlehne sozusagen eine bestimmte Tastenkombination gedrückt hat, wurde hinten das richtige Dia eingelegt und dann von hinten gegen diese Schirme projiziert. Also irrsinnig aufwendig und überhaupt nicht so, wie es eigentlich gedacht gewesen ist, weil es ging ja gerade dazu darum, eine möglichst schnelle Datenverarbeitung zu haben. Also Stafford Beer hat relativ früh gesagt, er möchte die chilenische Wirtschaft in Echtzeit steuern. Also in dem Moment, wo etwas passiert, wo Ereignisse stattfinden, sollte eben darauf reagiert werden. Er musste dann relativ schnell erkennen, als das Team seine Arbeit aufgenommen hat, so im Verlauf des Jahres 1971 musste das Team dann erkennen, dass das nur teilweise umsetzbar gewesen ist. Das fing schon bei dem Rechner an. Stafford Beer hatte eigentlich die Idee, dass die wichtigsten Betriebe im Land mit Großrechnern ausgestattet werden. Und Großrechner waren zu der Zeit, wie Sie sich vielleicht vorstellen können, das muss man beim Namen nennen, das waren wirklich Großrechner. Da war doch, oder? Da war gerade einer? Nee, das ist noch was anderes, das ist die Telex-Maschine. Die Großrechner kommen gleich, die sahen so aus. Also das jetzt zum Beispiel ist ein IBM 350-60. Die wurden damals auch nicht gekauft, sondern die wurden von IBM vermietet zu einem Preis von $10.000 pro Monat. Und Chile war so knapp bei Kasse, dass die sich nur drei davon leisten konnten. Also eigentlich waren es nur zwei. Das ganze Land hat über vier Großrechner verfügt zu dem Zeitpunkt. Das hat Stafford Beer aber erst da erfahren. Und damit war der Plan, in jeder Fabrik so ein Ding aufzustellen, natürlich sehr schnell vom Tisch. Und man musste eine Lösung dafür finden. Damit war eben auch dieses hohe Maß an Automation, also der Kommunikation zwischen Programmen, wie wir das heute kennen und was wir uns sozusagen auch unter Industrie 4.0 vorstellen, war damals technisch überhaupt nicht machbar. Es ging aber dann, zumindest konnte man aushandeln, dass im Korfu, in dieser Wirtschaftsförderungsbehörde, die dann auch zur Einsatzzentrale geworden ist, einer dieser Rechner eben nutzbar gewesen ist. Und wie sollte jetzt diese Kommunikation aussehen? Hier sieht man nochmal ein anderes Bild. Was da in der Ecke steht mit den blauen Tasten, das ist so ein Gabegerät, nämlich eine Telex-Maschine. Ich habe hier noch ein anderes Bild, da kann man sehen, wie dass man da zum einen was eingeben kann und dass zum anderen hier an der Seite was ausgelesen wird, nämlich Lochstreifen, also wo die gesamten Informationen sozusagen als ASCII-Code ausgegeben werden. Und das wiederum, man muss sich vorstellen, in jeder Fabrik, die angeschlossen gewesen ist, stand dann so ein Telex-Gerät, die waren nämlich noch vorrätig, man hat die irgendwo bei der Telefongesellschaft im Keller gefunden. Die Vorgängerregierung unter Eduardo Frei hatte die angeschafft und nie Verwendung dafür gehabt. Da waren 400 Stück, standen da im Keller rum, unbenutzt und noch relativ neu. Und dann ist man natürlich auf den naheliegenden Gedanken gekommen, wenigstens so eine Maschine in jedem dieser Betriebe aufzustellen. Der Gedanke, und das ist dann tatsächlich auch so umgesetzt worden, war, dass die Betriebe einmal täglich ihre wichtigsten Produktionsdaten, bis 17 Uhr sollten die eingehen in der Zentrale, in einem kurzen Bericht eben schicken. Der ist eben als Druckversion eben ausgedruckt worden und eben auch als Lochstreifen. Der wiederum konnte in den Großrechner eingelesen werden. Und diese Software, die installiert worden ist, die übrigens auch nicht, die zwar auch in Chile entwickelt worden ist, aber unter Mithilfe von Geschäftspartnern von Stafford Beer in London zum großen Teil geschrieben worden ist, ist dann eben dort eingelesen und verarbeitet worden. So, ich war vorhin stehen geblieben bei diesem Plan of Action, der kompliziert genug gewesen ist. Ich würde aber gerne, also hier stehen so ein paar Begriffe, die kann ich vielleicht kurz erläutern. Operations Room ist eben dieser große, dieser Raum, in dem dann sozusagen aufgrund dieser Daten letzten Endes die Entscheidung von führenden Wirtschaftsleuten getroffen werden sollte. CyberStrike, das ist der Name für diese Software, die da entwickelt worden ist und die dann auch im November 1971 weitestgehend fertig gewesen ist. Data Feed ist bezeichnet im Grunde die Präsentation der Daten, also alles das, was ich gerade hier mit den Schautafeln so gezeigt habe, was auf einem sehr, sehr komplizierten Weg einfach auch schon so handwerklich, war das sehr kompliziert, produziert werden musste, was sehr zeitaufwendig gewesen ist. Sehen. Und dann gab es noch einen vierten Systembestandteil, der ist hier jetzt gerade nicht drauf. Der hatte den Namen Checo. Und dabei ging es um eine, also das war sozusagen so ein Instrument, um mit Hilfe dieser Daten und mit Hilfe von CyberStrike auch Möglichkeiten zu entwerfen, wie sich die chilenische Wirtschaft in Zukunft entwickeln könnte. Also es war dezidiert der Anspruch, nicht jetzt einfach nur einen Ist-Zustand festzustellen und dann darauf zu reagieren, sondern ein Instrument zu haben, mit dem man bestimmte Dinge ausprobieren konnte. Also Werte zum Beispiel eingeben konnte und auf deren Grundlage dann sozusagen zu errechnen, wie sich die chilenische Wirtschaft in naher Zukunft entwickeln könnte. Szenarios, genau. Das Ganze ist später, 1972 kam dieser bekannte, also vielen ist es vielleicht noch ein Begriff, dieses Buch Die Grenzen des Wachstums raus, vom Club of Rome. Und auch die haben mit solchen Wirtschaftssimulationen gearbeitet. Das war eine ähnliche Software auch, übrigens auch von ähnlichen Leuten entwickelt, nur in einem viel größeren Maßstab mit viel mehr Rechenpower auch dahinter. Man darf nicht vergessen, dass dieser Großrechner, so groß er gewesen ist, so die Rechenleistung von einem heutigen iPhone ungefähr hatte. Wobei die Information ist jetzt auch schon wieder alt, also von einem iPhone von vor 5 Jahren oder so. Das heißt, das ist alles sehr, sehr bescheiden gewesen. Die Leute vom Club of Rome hatten da schon mehr Kapazitäten und konnten eben in diesem Bericht ganz, ganz verschiedene Szenarien entwerfen, wie sich die Weltwirtschaft in Abhängigkeit zur angenommenen Population zum Beispiel, zur angenommenen Umweltverschmutzung etc. entwickeln wird. Ich war jetzt vorhin bei Stafford Beer stehen geblieben, um das mal so ein bisschen zu illustrieren. Ich habe ja gesagt, er war so ein... Das mache ich jetzt nicht. Hier übrigens hat sich ein Bild hin verirrt, das Ihnen wahrscheinlich bekannt ist, das aber nicht ganz zufällig da gelandet ist. Man könnte jetzt meinen, so wie dieser Raum aussieht, dass es da Inspirationen gegeben hat. Aber als ich den Designer dieses Raums getroffen habe, das ist Guy Bonsiepe, der bis heute noch ein sehr bekannter Designtheoretiker und auch ausführender Designer ist, lebt schon lange Jahre jetzt in Lateinamerika an unterschiedlichen Orten, hat aber in Köln lange gelehrt und immer noch Verbindungen nach Deutschland. Ich konnte den dann zweimal treffen und mit dem sprechen und habe ihn dann auch darauf angesprochen. Er hat mir gesagt, dass er das zu dem Zeitpunkt noch nicht kannte, obwohl das lief schon in den USA im Fernsehen. Aber im Grunde waren das eher, also viele kennen vielleicht diesen Stanley Kubrick-Film, Dr. Strangelove. Der ist, so viel ich weiß, von 1966. Und da kommt schon dieser sogenannte War Room drin vor, wo alle Leute an einem großen Tisch sitzen und auch Karten vor sich haben. Und Gibbon Siepe hat eben gesagt, dass eher das so ein Vorbild gewesen ist. Und auch für Stafford Beer ist das ein Vorbild gewesen. Wobei Stafford Beer eben dezidiert eine Situation haben wollte, die dieser gleich, das ist eine... Das ist eine Skizze, die er persönlich gemacht hat, wo er sozusagen Gibbon Siepe das mal so darlegen wollte, wie er sich das so vorgestellt hat. Man sieht hier auch ganz schön, dass er sich eher vorgestellt hat, die Füße noch hochlegen zu können, was dann so nicht gekommen ist. Aber hier auch schon auf einer sehr frühen Skizze sieht man eben, dass es eben darum ging, momentanen Zugang, Zugriff auf Informationen zu haben und das möglichst übersichtlich. Wir sind ja jetzt schon relativ leicht in der Zeit. Ich habe mich hier so ein bisschen verquatscht. Ich würde jetzt gerne... Also ich würde ganz gern so auf die politische Situation in Chile eingehen und was ja vielleicht auch von Interesse ist, was hat das jetzt eigentlich für einen Impact gehabt, sozusagen, dieses Projekt? Also es gibt ja relativ viel darüber im Internet auch zu lesen. Es gibt dieses Buch von Eden Medina, Cybernetic Revolutionaries, dem ich da auch sehr viel zu verdanken habe, die sehr viel Vorarbeit geleistet hat, die auch Stafford Beer noch persönlich gesprochen hat, ganz viele andere Mitarbeiter dieses Projektes. Ich habe allerdings auch mit ein paar gesprochen, die sie nicht interviewt hat, aber das nur am Rande. Und das ist jetzt auch nicht das sozusagen, was mir da am die wichtigsten Informationen vermittelt hat. Also man weiß, dass dieses Projekt unvollständig oder unvollendet geblieben ist. 1973, am 11. September, geschah dieser Putsch. Also der geschah ja nicht einfach, der hatte sich schon lange vorher angekündigt und war im Grunde dann für alle Beteiligten keine Überraschung mehr. Aber der 10. September war eigentlich das Datum, wo dieser ganze Raum, dieser Ops-Room und auch die Computeranlage, die damals im Corfo gewesen ist, in die Moneda hätte gebracht werden sollen. Also das war das Datum, wo eigentlich der Endpunkt dieses Projekts hätte erreicht sein sollen, wo nämlich alles, was man zur Steuerung der Wirtschaft braucht, im Regierungspalast La Moneda installiert gewesen wäre und alle Fachleute und so weiter auch da gesessen hätten. Aber dazu kam es nicht, der Putsch kam dazwischen. Und wo diese, was mit dieser Anlage passiert ist, also der Rechner wurde natürlich hinterher anderweitig verwendet, der war ja viel zu wertvoll, um den jetzt einfach zu zerstören, aber diese ganzen Bauten, also die, gerade dieser Ops-Room auch, sind dann verschollen. Im Grunde weiß man nicht, was damit passiert ist, sehr wahrscheinlich ist, dass das zerstört worden ist von den Pinochet-Anhängern. Was man aber sagen kann, ist, dass also die Phase das ganze Jahr 1971 im Grunde dafür draufgegangen ist, dass es das Team zu formieren, diese ganzen Teletype, also diese Fernschreiber, in diese ganzen Fabriken zu bringen. die Arbeiter, die dort gearbeitet haben, auch dazu zu bringen, überhaupt mit den Leuten zusammenzuarbeiten, was nochmal ein Thema für sich ist, weil das sehr, sehr viel Überzeugungskraft gekostet hat, weil die Leute natürlich sich gedacht haben, warum sollen wir da jetzt mit irgendwelchen Leuten aus der Hauptstadt an irgendeinem komischen Projekt arbeiten, das wir selber überhaupt nicht verstehen. So, wofür soll das gut sein? Gerade in der Situation, wo die Arbeiter, die sehr, sehr gut organisiert gewesen sind, in einem Gewerkschaftsbund und sehr, sehr klare Vorstellungen auch davon hatten, was sie sich von Allende's Reform erhofften, nämlich Mitbestimmung, Selbstbestimmung, sozusagen horizontale Strukturen, denen jetzt begreiflich zu machen und auch schmackhaft zu machen, was sie davon haben könnten, ihre Daten an diese unbekannten Leute in der Hauptstadt zu liefern und dann im Gegenzug von denen irgendwelche Vorschriften zu bekommen, so haben die das anfangs noch interpretiert, war ganz undenkbar. Und deswegen ist auch dieser Plan, jetzt jede Fabrik anzuschließen, ist überhaupt nicht aufgegangen. Man war 1973 so weit, dass man etwa 200 der wichtigsten Betriebe angeschlossen hatte. Die Zahlen schwanken da so ein bisschen. Das hat aber dann funktioniert. Im November 1971 waren ungefähr 100 Betriebe da schon angeschlossen und es hat auch schon funktioniert, dass die eben Daten geschickt haben. Was noch nicht funktioniert hat, war sozusagen die Gegenrichtung. Die Geschichte kam dann zu Hilfe, sozusagen. Im Oktober 1972 gab es einen großen Streik in einer sehr, sehr essentiellen Branche in Chile, nämlich der Transportleute, also Lastwagenfahrer. Alle die sozusagen mit Distribution zu tun hatten, die waren genauso wie die Arbeiter sehr, sehr gut organisiert, nur eben auf der anderen Seite. Also das war ein großes Netzwerk von Arbeitern, die sehr unter dem Einfluss der rechten Bourgeoisie gestanden haben. Und 1972 war die Lage im Land so verfahren. Also ich habe ja eingangs gesagt, es gab ja ein Wirtschaftsembargo, es gab Kreditstopps. Im Grunde war die wirtschaftliche Versorgung katastrophal. Also als zu dem Zeitpunkt gab es schon leere Regale und so weiter, gab es einfach Leute, die gab es einen expandierenden Schwarzmarkt. Und 1972 war eben im Oktober dann der Zeitpunkt gekommen, wo diese Kräfte sich zusammengeschlossen haben, sehr überraschend von heute auf morgen und das ganze Land lahmgelegt haben. Also ein Schienennetz gab es damals auch schon, aber sehr, sehr rudimentär nur. Das Land war darauf angewiesen, um versorgt zu werden auf diese Lastwagenfahrer. Und man muss sich ja auch vorstellen, was das für irrsinnige Dimensionen sind. Also Chile ist in der Nord-Süd-Ausdehnung 4000 Kilometer lang, Küstenlinie, nicht ganz so breit natürlich, aber es sind immense Wege gewesen, die da zurückgelegt werden mussten. Und man muss sich auch vorstellen, was da alles dran hing. Also die ganzen Fabriken, die teilweise abgelegen gewesen sind, diese Minengebiete zum Beispiel, lagen dann größtenteils im unzugänglichen Norden. Man musste da durch diese Atacama-Wüste fahren, die trockenste Wüste der Welt ist. Die Ahnden sind sowieso relativ unzugänglich gewesen und all diese Betriebe mussten ja eben auch versorgt werden. Also das, was da produziert wurde, musste irgendwie transportiert werden. Die Fabriken mussten eben auch beliefert werden mit Ersatzteilen etc. Und das alles inklusive der Lebensmittelversorgung war von einem auf den anderen Tag lahmgelegt. Es gibt so Fotos, ich habe jetzt leider keins dabei, wo man das so sieht. Man kann das übrigens in einem sehr interessanten Film, Dokumentarfilm aus diesen Tagen von Patricio Guzmán, Die Schlacht um Chile heißt er, sehr langer Film in drei Teilen, ganz wertvolle Quelle für mich auch gewesen, weil man eins zu eins sozusagen Stimmen von allen Beteiligten mitkriegt, ganz viele Interviews. Und es gab da so ein sehr emblematisches Bild, wo man eine riesige Parkfläche voller Lastwagen sieht, die wirklich dicht an dicht standen, mit hochgeklappten Motorhauben aus irgendwelchen Gründen, wahrscheinlich weil es bedrohlicher aussah. Und das war so ein Bild, das auch durch die Presse ging, wo irgendwie ganz klar war, wir streiken jetzt, wir legen das Land so lange lahm, bis Allende sich zurückzieht und Neuwahlen ausruft. Das war das dezidierte Ziel dieser Aktion. Und die übrigens auch finanziert gewesen ist durch Schwarzgelder aus CIA-Quellen. Also es ging natürlich um 1000 Ecken, aber um so eine gewisse Vorstellung auch davon zu bringen, die CIA hat 13 Millionen Dollar investiert in die Destabilisierung, in Pressekampagnen, die mehr oder weniger subtil gewesen sind. Dieses ganze Projekt, von dem ich jetzt hier schon die ganze Zeit erzähle, hat 150.000 Dollar gekostet. Also man sieht schon allein, in welchem Missverhältnis das steht. Also zurück zum Oktoberstreik. Über sehr, sehr lange Wochen ging, also es zog sich bis zum November, von Oktober bis November, ging in dem Land nichts mehr. Und die Situation wurde von Tag zu Tag bedrohlicher. Es gab 1972 dann auch schon, mehr oder weniger war das an der Tagesordnung, offene Straßenkämpfe. Die beiden Lager waren so verfeindet, dass sogar in den großen Universitäten in der Hauptstadt unterschiedliche, also dass die Mensa geteilt werden musste, damit sich die Anhänger Allendes und die Anhänger der Rechten nicht über den Weg liefen. Es gab Überfallkommandos, die von dieser rechten quasi militärischen Bewegung Patria y Libertad, die wiederum auch von der CIA unterstützt wurden, angezettelt wurden, also wo dann Leute mit Knüppeln und in Maskierungen sozusagen in die Uniräume reingerannt sind und die Leute niedergeknüppelt haben. Es gab Bombenanschläge auf Stromleitungen, es gab Attentate auf hochstehende Persönlichkeiten und es gab immer wieder Straßenkämpfe, mehr oder weniger spontan. Und in der Situation, was ist passiert? Also zwei Dinge sind passiert. Zum einen wurde sehr, sehr schnell das, was man inzwischen an Vernetzung erreicht hatte, also die Fabriken, die angeschlossen gewesen sind, konnten jetzt sehr, sehr schnell davon überzeugt werden, dass es einen sehr großen Sinn hat, Daten an dieses Netz also zur Verfügung zu stellen, weil man ein Instrument hatte, ein funktionierendes Instrument, die Versorgung anderweitig sicherzustellen. Und zwar einerseits durch Lastwagenfahrer, die Allende treu gewesen sind, die bekamen dann den Auftrag, sich da zu melden. Und es wurde eine sehr, sehr komplizierte und aufwendige Logistik ersonnen, mit der eben eine notdürftige Versorgung gewährleistet werden kann. Zum Zweiten ist was noch Wichtigeres passiert, nämlich Allende hat den Notstand ausgerufen, als dann diese Krawalle überhand genommen haben. Und dadurch standen sämtliche Kapazitäten, also nicht unbeträchtliche Kapazitäten, der Armee auch zur Verfügung, inklusive der Transportfahrzeuge. Und auch die wurden eben angeschlossen. Zusätzlich wurden, also als dann auch Ingenieure und sogar Ärzte in diesen Streik eintraten, gab es immer viele Leute, die sich trotzdem zu Allende bekannt haben und die eben sich dann gemeldet und auch zur Verfügung gestellt haben. Im Fall der Ingenieure, die ja wichtig sind, um so eine, also Selbstverwaltung schön und gut, aber die Arbeiter waren natürlich nicht darauf vorbereitet, jetzt da in den Fabriken alles selber machen zu müssen. Und dann gab es relativ schnell, wurde eben zur Verfügung gestellt, so ein Rotationssystem von Ingenieuren, die dann nicht nur für ihren ehemaligen Arbeitgeber, sage ich mal, zuständig gewesen sind, sondern die sich dann aufgeteilt haben auf verschiedene Betriebe. Also das war wirklich sozusagen so ein Notstandsmodus. Und das hatte wiederum den Effekt, dass dieser Streik nicht das Ziel erreicht hat, die Allendes Neuwahlen eben durchzusetzen, sondern Allende hat dann letzten Endes den Streit beendet dadurch, dass er Armeeangehörige in sein Kabinett geholt hat. Also das waren Leute, von denen er wusste, die sind verfassungstreu. Und wenn ich die jetzt hinter mir versammle in der Regierung, also Carlos Prats ist ein berühmtes Beispiel, der Oberkommandierender gewesen ist, der Luftwaffe, glaube ich, bin mir nicht ganz sicher, also jedenfalls einer der vier Generäle, die entscheidend gewesen sind, den hat er zum Innenminister gemacht. Und damit war sozusagen den rechten Kräften klar, wir kriegen die Armee jetzt nicht hinter uns. Also so gut wir auch immer vernetzt sind, im Augenblick ist es noch nicht so weit, dass wir wirklich einen gezielten Putsch gegen Allende durchführen können. Sodass dann der Streik im November 1972 beendet gewesen ist und Allende einstweilen und eben auch durch Mithilfe dieses Systems an der Regierung geblieben ist. Der gleiche Schachzug, den hat er dann nochmal im Juli, August 1973 wiederholt, da allerdings mit fatalen Konsequenzen. Also auch da, das hatte jetzt auch noch eine recht komplexe Vorgeschichte, aber auch da war der Schachzug Carlos Prats abzulösen, der an Rückhalt verloren hatte, und durch neue Armeeangehörige zu ersetzen. Darunter war Augusto Pinochet, der zu dem Zeitpunkt noch sich als verfassungstreu ausgegeben hat, kann man ja sagen, der auch sein Eid auf die Verfassung geschworen hat, noch 3 Wochen vor dem Putsch. Und Allende hat eben, dem war auch wieder ein großer Streik vorausgegangen, der allerdings dann noch länger angedauert hat und auch erfolgreicher gewesen ist. Und da führte dann dieser Schachzug dazu, dass letzten Endes er den Falschen erwischt hat. Und Pinochet konnte dann auch die anderen Oberkommandierenden der anderen Heeresgruppen hinter sich versammeln und dann sozusagen einen Putsch organisieren, dem nicht zu entrinnen gewesen ist. Es gab vorher im Juli schon mal einen Putschversuch, der war aber allerdings nur halbherzig und konnte relativ schnell niedergeschlagen werden. Und die Geschichte jetzt mit dem Pinochet-Putsch ist dann ja weitestgehend bekannt. Also am 11. September fand er eben statt, ganz früh morgens. Allende ist dann in die Moneda gefahren, hat dann auch noch seine Mitarbeiter dort getroffen und ist dann aber per Telefonanruf zum Rücktritt aufgefordert worden. Er hat aber gesagt, das mache ich nicht. Das hat er immer gesagt. Also auch, wenn ich noch mal ganz kurz in der Zeit zurückspringen darf, 1971 gab es einen großen Besuch von Fidel Castro in Chile, der ist 4 Wochen lang durchs Land gefahren und hat sozusagen auch für die Revolution so ein bisschen geworben, aber unter großem Respekt auch für Allende und für seinen dritten Weg, also für Allendes Weg zum Kommunismus, und hat eben damals auch schon gesagt, also Allende wählt sozusagen den schwierigeren und steinigeren Weg, nämlich durch die Parlamente, durch die Fraktionen. Aber das tut er nicht, weil es ihm an sozusagen Überzeugung mangelt für die sozialistische Sache. Ich meine, das ist ein weites Feld, wird vielleicht drüber zu diskutieren sein. Aber Allende hat immer bekräftigt, er hat ein Mandat vom Volk bekommen und das wird er eben auch verteidigen, notfalls bis zum Tod. Das war dann im Grunde, als er morgens trotzdem in die Moneda gefahren ist, war das klar, dass das ein Selbstmordkommando wird, weil dann auch die Luftwaffe morgens gegen 11 Uhr angefangen hat, die Moneda zu bombardieren. Panzer sind aufgefahren, überall im ganzen Land. Das war eine choreografierte Aktion. Passierten schon Aktionen. Und es war klar, dass die Regierung im Grunde keine Chance hat. Und Allende, auch das war lange Zeit nicht klar, hat er sich jetzt selbst erschossen, ist er erschossen worden. Im Grunde geht die Tendenz jetzt dahin, nach neuesten Untersuchungen, dass er nicht erschossen wurde, sondern sich selbst umgebracht hat, was, man könnte so ein bisschen lapidar sagen, nicht, also keinen großen Unterschied macht im Grunde, weil es war klar, dass die, also wenn sie ihn lebend erwischt hätten, das ist klar, dass sie den umgebracht hätten. Also es gab auch Pläne dafür, den dann in einen Hubschrauber zu setzen und irgendwo über dem Pazifik abzuwerfen, wie das ja dann später auch mit vielen, vielen Linken passiert ist. Und all diese Geschichte ist dann ja im Grunde auch noch viel, viel mehr durch die Medien gegangen. Also Allende natürlich schon ist durch die Medien gegangen, aber dann dieses Pinochet-Regime als eines der grausamsten Folterregimes, das man sich überhaupt vorstellen kann, ist dann ja lange Zeit auch Gegenstand von Debatten im Osten wie im Westen geworden. Ja, und es gäbe jetzt noch so vieles zu sagen, aber ich hoffe, dass ich einen ersten Überblick über dieses Projekt jetzt geben konnte und alle Lücken, die jetzt aufgeworfen sind, die ich jetzt nicht füllen konnte in dem Vortrag, würde ich dann gerne jetzt in der Diskussion, so sie denn stattfindet, gerne noch auffüllen, wenn Sie mögen. Ich will mal mit der ersten Frage anfangen. Du hast ja einige von ihnen getroffen. Was haben die denn danach gemacht? Haben die sich sozusagen an anderen Staaten probiert einzubringen? Wann sind die an die Unis zurückgegangen? Oder sind die Pinochets Leuten in die Hände gefallen? Was ist sozusagen mit dem Team von ihm passiert? Mhm. Also man kann vielleicht mal anfangen bei Guy Bonsiepe, über den ich gesprochen hatte, der Designer dieses Ops Room gewesen ist und auch noch ganz viele andere Funktionen hatte, der sozusagen auch so ein bisschen der Kopf des Arbeitsteams gewesen ist, der übrigens, ich habe ganz vergessen, das zu sagen, der Deutscher gewesen ist. Also man kann dem Namen das nicht unbedingt ansehen, aber es gab zwei Deutsche in dem Team damals. Und er war eben einer davon und das beantwortet natürlich schon so ein bisschen die Frage, also er hatte es relativ leicht, dann rechtzeitig aus dem Land rauszukommen, ist später zwar nochmal zurückgekehrt nach Chile, aber ist dann erstmal nach Deutschland zurückgekehrt. West oder Ost? Bitte? West oder Ost? West. Nee, das war, also in meinem Roman kommt zwar auch ein Ostdeutscher vor, das ist aber fiktiv. Und es gibt auch so ein paar Elemente, die fiktiv sind. Ich habe das aber auch ausgewiesen, sozusagen. In dem Nachwort habe ich darauf hingewiesen, dass es eine Geschichte ist, wo jetzt auch zum Beispiel die Hauptfigur, die ist natürlich so ein bisschen angelehnt von seiner Funktion her und so weiter an den Guy Bonsiepe, aber ganz, also andere Fakten stimmen da auch nicht und sind eher so gebaut, dass es für die, dass es mir für die Geschichte so, also sage ich mal, so ein bisschen lapidar in den Kram gepasst hat, in dramaturgischer Hinsicht. Ich wollte nur noch kurz auf die Frage, Fernando Flores zum Beispiel, den ich nicht persönlich getroffen habe, der später auch eine wichtige Figur noch im öffentlichen Leben Chiles geworden ist, aber der ist 3 Jahre lang, der ist verhaftet worden und 3 Jahre lang gehörte er zu den Verschwundenen. Glücklicherweise ist er nicht umgekommen, aber es ist anzunehmen, dass er eben in einem dieser Lager auch gewesen ist und auch gefoltert worden ist. Einige von den Leuten, die ich getroffen habe, hier ist auch ein Foto, einer der Designer hieß Rodrigo Walker. Da ist er, er hat dann später in Chile ein Designbüro eröffnet. Das waren Leute, die teilweise sozusagen eine linke Sympathien hatten, aber in erster Linie waren das Leute, die an einem Projekt teilgenommen haben, die für das sie auch Interesse hatten und für das sie auch gebrannt haben, aber die haben zu der Zeit teilweise auch noch ganz, ganz viele andere Dinge getan. Und jetzt gerade wo ich von Rodrigo Walker spreche, der ist relativ unbehelligt da rausgekommen. Genauso wie eine Reihe von anderen Leuten, die einfach gesagt haben, wir hatten jetzt mit der Regierung nichts zu tun, wir haben zwar an einem Projekt gearbeitet, aber das ist sozusagen, die sind da weltanschaulich flexibel geblieben, könnte man jetzt vielleicht mal wertneutral sagen. Und andere Leute, insbesondere solche, die in einer Partei gewesen sind, also entweder in einer dieser Unterparteien der Unidad Popular oder sogar im MIR, was nochmal so eine besondere Geschichte ist, der nicht in der Regierung gewesen ist, aber so eine ganz radikale Opposition sozusagen in der Opposition gewesen ist. Solche Leute hat es eben auch gegeben, die wollten mit mir nicht offen darüber reden. Ich habe dann gemerkt, die haben das gesagt, das war eine Scheißzeit dann nach dem Putsch und sie haben dann gesagt, dass sie froh sind, noch am Leben gewesen zu sein. Und was das bedeutet, ist im Grunde einschlägig bekannt. Also fast alle Leute, die interniert gewesen sind in einem dieser Lager, sind auch gefoltert worden. Also das ist so ein Irrsinn, weil teilweise wurden denen ja nicht mal Fragen gestellt. So. Und also sich diese Grausamkeit zu erklären, ist jetzt nochmal ein ganz anderes Kapitel. Okay, also das zu der Frage, was jetzt aus denen geworden ist. Und der Kopf? Und Stafford Beer. Stafford Beer hat nach dem Scheitern dieses Projekts, das dann noch in einem anderen lateinamerikanischen Land, ich glaube es war Bolivien, versucht, so etwas Ähnliches auf die Beine zu stellen. Das hat aber nicht geklappt. Und er ist dann relativ bald für 10 Jahre in einer Gebirgshütte ohne fließendes Wasser und Strom in Wales gelandet. Da rührt dieses Foto vom Schluss her. Also es ist mir noch nicht so ganz klar, wie er das gemacht hat. Er war auch verheiratet, Vater von 7 Kindern zu der Zeit. Es ist aber kolportiert, ich meine, vielleicht war das auch sein Wochenendhaus, aber es ist eben kolportiert, dass er sehr, sehr lange Zeit eben sich vollständig zurückgezogen hat und einen völlig anderen Weg. Ich habe ja eingangs gesagt, das war ein Mann mit vielen Interessen, auch sehr, sehr belesen, der sich aber zumindest aus diesem gesamten Management-Umfeld dann zurückgezogen hat. Okay, ich würde jetzt euch die Möglichkeit geben, Fragen zu stellen, Anmerkungen oder sonstiges. Ja, ich habe gerade gesehen, da war doch ist schon okay. Dann, du hattest dich als Erste gemeldet und dann du. Ja, ich habe eine ganz kurze Frage zu der Organisation. Ich meine, es ist sozusagen so dieser Raum, so ein Stühle, so eine Person. Wird da immer davon geredet, dass es so eine technokratische, wirtschaftliche oder die sich auf Technik verlässt und dann da kalt an die Menschen vorbeigeht. Gab es da irgendwie so ein Auswahlkriterium, wie diese 7 Spiele in diesem Volumen besetzt werden? Beziehungsweise ob das auch austauschbar ist bei Fehlinformationen oder Fehlentscheidungen? Oder wie die organisatorische Informationsempfänger sozusagen in den Umgang mit der zum Beispiel? Also ich kann darauf antworten, mit dem, was ich von Stafford Beer weiß, wie er sich das gedacht hat. Das sollten Vertreter aus ganz unterschiedlichen, also wechselnde Vertreter, das sollte so ein Rotationsmodell sein, es sollte eben keine technokratische Kaste sein, die sich da sozusagen auch auf Grundlage persönlicher Bekanntschaften und Vorlieben sozusagen abstimmt, sondern es sollte rotieren, sollte das ein Gremium sein, aus Leuten und Entscheidungsträgern, deren Entscheidungen gerade gefragt waren. Also das war dann auch sehr abhängig davon, sozusagen, welche Schwerpunkte man jetzt für die chilenische Wirtschaft gerade gesetzt hat. Meinetwegen, es gab Dann gab es vielleicht große Rückstände in der metallverarbeitenden Industrie und so weiter. Dann war eben der Gedanke, dann nimmt man eben Leute dazu, die aus dem Bereich kommen und mit den Informationen auch was anfangen können. Aber Stafford Beer, der ja selber keiner Partei angehörte und im Grunde auch kein Sozialist gewesen ist, aber starke Vorlieben dafür gehabt hat, und also auch aus technischer Sicht hatte eben so die Überzeugung, dass die Technik letzten Endes für die Personen da sein muss und zur Entscheidungsfindung dienen muss. Und deswegen ist das, was er sich vorgestellt hat, im Grunde das Gegenteil von technokratisch. Wer da der Anstoßende war, wieso die Typen, die nun nicht gerade durch riesige Helligkeit auffallen, wie die da so kommen, sich für so ein Thema zu interessieren, das ist ja positiv, auch da historisch. Und dann würde ich noch darauf zusätzlich eingehen wollen, da in der DDR oder in den sozialistischen Ländern, da gab es ja sehr viel so Planungsrechnung, lineare Programmierung, Operations Research, der Bier wäre auch ein Operations Researcher und kannte sich da aus, und meine Frage wäre jetzt, hat er da versucht, vielleicht so bestimmte Werkzeuge, wie zum Beispiel diese lineare Programmierung, auch in seinem System hier mit zu integrieren, und wie weit sind die Sachen heute noch, also aktuell, ich meine, vieles ist ja sicherlich nicht schlecht, und so in der Steuerungstheorie und Ja, da kann ich auch was dazu sagen, zu der zweiten Frage. Um die erste Frage vielleicht ganz kurz abzuhandeln, das weiß ich nicht. Das wird mir auch immer ein Rätsel bleiben, auf welcher Grundlage diese Gremien entscheiden. In erster Linie ist es ja ein literarisches Projekt gewesen, und ich hatte davor auch schon zwei Bücher geschrieben. Vielleicht haben die auch gedacht, ich bin jetzt mal da an der Reihe oder so, oder haben ein Streichholz gezogen. Also im Grunde weiß ich da keine Antwort drauf, warum das da gefördert worden ist. Aber vielleicht, weil man sich da auch gedacht hat, es gibt Stoff für eine interessante, vielversprechende Geschichte ab. Das Zweite, was jetzt diese lineare Programmierung und die Frage angeht, was jetzt überhaupt aus diesem Management, also eben aus dieser Richtung geworden ist. Also es stimmt, es gab damals in der DDR, war das ebenso wie im Westen, war die Kybernetik sozusagen eine Modewissenschaft in den späten 60er, frühen 70er Jahren. Es ist ja eben auch eine Wissenschaft, die einen universellen Anspruch erhebt. Also nach der Definition von Norbert Wiener, eben soll es eine Lehre sein von Regel- oder Steuerungssystemen, in Maschinen, aber auch in lebendigen Systemen, sprich in Lebewesen, Pflanzen etc. Und eben auch, und das ist das Verdienst von Stafford Beer, dass er das eben auf Managementsysteme übertragen hat. Stafford Beer hatte ein eigenes System entwickelt, das dann auch die Grundlage für dieses Cyberstride, also für diese Software geworden ist. Das hat er schon Ende der 50er Jahre in seinem Buch Cybernetics and Management, hieß es, vorgestellt, und dessen Name war Viable System Model. Also Viable ist so ein bisschen so ein schwer zu übersetzender Terminus technicus, heißt sowas wie lebbar, also lebensfähige Systeme. Der Anspruch ist der, dass halt das System sich mehr oder weniger selbst steuert durch Rückkopplungsprozesse, was natürlich sehr viel mit Informationen zu tun hat. Und das ist hier, auch das ist sehr, sehr schwer zu erklären, und viele der Teammitglieder haben sich auch darüber beschwert, dass das im Grunde dass sie nicht so recht verstanden haben. Was, also die Programmierer haben es verstanden, aber im Grunde viele der Teammitglieder haben es nicht verstanden. Das ist ein fünfstufiges Modell. Also an deren Basis, das ist sozusagen das System 1. All das hier ist System 1. System 1 steht ja auch da, System 2, 3, 4, 5. Man kann sich vorstellen, mit System 1 ist alles das gemeint, womit wertschöpfende Arbeit verbunden ist. Also wo tatsächlich Leute sitzen und was machen und was herstellen. Die Arbeiter, könnte man jetzt sagen. Das sind die, die irgendwas machen, aber nicht notwendigerweise einen Begriff davon haben, was genau sie tun. In welcher Form der Arbeitsteilung, dafür war das System 2 zuständig und auch mit welcher Zielsetzung sozusagen, wie die anderen Industrien aussehen, dafür war das System 3 zuständig. Das System 4 hatte, also natürlich alles verbunden mit verschiedenen Gremien, das System 4 hatte sozusagen die Zielsetzung, zukünftige Entwicklungen vorwegzunehmen. Und das System 5 ist der Kopf des Ganzen. Das ist jetzt sehr abstrakt gesprochen. Man könnte jetzt das in Chile sozusagen verschiedenen Regierungsbehörden zuordnen. Man könnte aber auch abstrakt sagen, also das ist etwas, was Stafford Beer seit den späten 50er Jahren auch betrieben hat. Also er war damit auch ein Consultant, ein Unabhängiger. Und er hat das eben auch in der freien Wirtschaft sozusagen angeboten und den Leuten vorgestellt, als ein System, nach dem effektiv Management betrieben werden kann. Und es gibt so eine kleine Anekdote, wo er eben, ich hatte das vorhin ja gesagt, dass er Allende persönlich das Projekt auch vorgestellt hat. Und Allende, der ja Arzt gewesen ist, also im Grunde auch ein Naturwissenschaftler, hatte sehr großes Verständnis, also tatsächlich den Horizont auch zu verstehen, wovon er da spricht. Und er hat ihm halt dieses mit dem Schaubild auch sozusagen vorgelegt und erklärt. Und hat sozusagen die einzelnen Systeme so nach oben durchdekliniert, hat dann so skizziert, wer da jetzt vorgesehen ist, was zu machen. Und als er zum System 5 gekommen ist und gesagt hat, das ist sozusagen der Kopf der Steuerung, ist Allende ihm ins Wort gefallen und hat gesagt, El Pueblo. Also für ihn war klar, dass im Grunde das Volk diese oberste Kontrolle, wenn man so will, ausübt. Und das ist nur konsequent gedacht, weil er war ja in seinem Selbstverständnis auch ein Mandatsträger. Also er war dafür da, also hatte sozusagen den geschichtlichen Auftrag, um den Willen des Volkes parlamentarisch umzusetzen. Hitler hat sich nicht unbedingt darauf berufen, oder? Ja, aber gut, das ist jetzt auf einer anderen Grundlage vielleicht, könnte man sagen. Du hattest dich gemeldet, du. Nein. Das ist eine gute Frage. Also die standen alle in Santiago. Santiago als Hauptstadt und im Grunde als das Wirtschaftszentrum der Stadt. Also da liefen im Grunde alle Fäden zusammen. Ob es diese Maschinen noch irgendwo zu sehen gibt, das ist möglich, das weiß ich aber nicht genau. Das sind ja auch mit die waren nur gemietet zum einen und zum anderen sind es ja Maschinen, die eigentlich heutzutage nur noch musealen Wert haben. Was Stafford Beer, ich habe versucht, das gerade so ein bisschen zu skizzieren. Also während dieser Jahre danach war er, er war sehr frustriert und auch persönlich niedergeschlagen davon, dass die Ereignisse in Chile eben so eine Wende genommen haben und eben auch, dass seine Ideen nicht funktioniert haben. Ich hatte das gerade kurz umrissen. Er hat es in einem anderen lateinamerikanischen Land, ich glaube, es war Bolivien, es kann aber auch Venezuela gewesen sein, hat er nochmal den Auftrag bekommen. Das ist aber relativ schnell schon nach ein paar Monaten einfach stecken geblieben, weil es gar nicht die Leute und gar nicht die Strukturen gegeben hat, um das überhaupt nur ansatzweise aufzubauen. Und er hat sich dann, ich glaube, nach einem kurzen Zwischenaufenthalt in London, wo er zu seiner Familie zurückgekehrt ist, auch dann zurückgezogen, eben für diesen jahrelangen Aufenthalt da in Wales, in seiner Hütte. Für ihn, das ist so ein bisschen nachzulesen gewesen, war das eine einschneidende Erfahrung, also diese Arbeit, sowohl politisch, also er hat immer wieder beschrieben, dass er da sozusagen seine frühere Tätigkeit, die ja in der freien Wirtschaft unterwegs, ist er ja unterwegs gewesen, dass er sehr vieles davon in Frage gestellt hat und zum ersten Mal in Chile das Gefühl hatte, er arbeitet an was Wertvollem, an was Richtigem. Also es klingt sehr idealistisch, es war aber auch tatsächlich eine sehr idealistische Zeit. Das ist auch bei meinen Gesprächen mit den Leuten, bis heute hört man das so heraus, also was das für einen idealistischen Impetus alles hatte, im Grunde alles, was man getan hat. Und er war eben auch von der Zusammenarbeit mit diesem Team, das hat ihn eben sehr beflügelt. Und das war ein großer persönlicher Bruch so in seiner Biografie, dass das nicht funktioniert hat und dass auch viele seiner Freunde dann, denen er nicht helfen konnte, also manchen konnte er helfen eben dabei, das Land zu verlassen, vielen aber auch nicht. Und das hat ihn schon sehr mitgenommen. Und dann du? Eben Mosonov hat ja mal Project Cybersyn als den sozialistischen Ursprung von Big Data bezeichnet. Mich würde nochmal so genau interessieren, was daran das Sozialistische war, also wie lief denn das ab und wie unterscheidet sich das durch so kapitalistisch-postsozialistische Wirtschaftssteuerung über Benchmarks, indirekte Steuerung, ganzheitliche Produktionssysteme und so. Wie lief denn das ab, wenn irgendwie, wie lief Kommunikation zwischen dieser Kommandozentrale und der einzelnen Fabrik ab? Also wenn die Kommandozentrale wollte, dass die Fabrik irgendwas anders machte, wenn die Leute in der Fabrik gesagt haben, irgendwie, die habt ihr ja wohl nicht mehr alle, irgendwie machen wir auf keinen Fall. Also wie lief da so eine Kommunikation und auch wie lief da Konflikte ab? Also was das dezidiert Sozialistische daran ist, kann man nur so beantworten, dass es nicht als Instrument zu einer Zentralverwaltungs-, zur Verwirklichung oder zur Umsetzung einer Zentralverwaltungswirtschaft gedacht war. So wie Allende eben einen dritten Weg versucht hat, also zwischen Kapitalismus und Sozialismus, oder eine besondere parlamentarische Form von Sozialismus einzuführen, hat eben Stafford Beer auch versucht, etwas einzuführen, was zwischen diesen beiden Polen angeordnet ist und was, wie man heute vielleicht sagen würde, benutzerorientiert ist oder bedarfsorientiert. Und dazu sollte eben dieses Programm Cyberstride, also das ist eben das Spannende auch dabei, das oder das Technikhörige, was wir vielleicht heute sagen würden. Der Grundgedanke war der, dass das Programm irgendwann, wenn es anständig gefüttert wird mit Informationen und sozusagen die gegenseitigen Korrelationen abbilden kann, wie jetzt verschiedene Branchen aufeinander einwirken, wie sie sich auch in Zukunft entwickeln können. Das Programm wird errechnen können, welche Bedarfe daraus entstehen. Das Programm weiß zum Beispiel, wenn ein Bevölkerungszuwachs zu erwarten ist, dann weiß das Programm, dass in ganz vielen Bereichen mehr produziert wurde. Das ist ja ein ganz einfaches Beispiel, um sich das so ein bisschen vorzustellen, mit welchem Glauben Stafford Beer auch eben gedacht hat, man kann sozusagen dem Programm irgendwann überlassen, vorauszusehen, wo Bedarfe entstehen und wo es dann notwendig ist, Wo es notwendig ist, vielleicht freiliegende Ressourcen oder Kapazitäten mehr auszuschöpfen und sozusagen Dinge zusätzlich herzustellen. Und das ist etwas, wo man, ja, denke ich, auch genau zwischen diesen beiden Wirtschaftsformen steht. Also wo eben sein Gedanke der gewesen ist, hergestellt werden soll das, was gebraucht wird, im Grunde. Du und dann du? Den chilenischen, bitte, Entschuldigung. Das Wirtschaftswunder. War so das technische Modell von danach weiter. Mhm. Und dann hat das ganze Projekt einen Einfluss an zum Beispiel ARPANET, der C3, wie hat die das genommen und dann mitgearbeitet? Und auch an den noch erklären, ich habe das nicht verstanden, was ist denn das von der Clever Chrome und Cyberstyle in der Software? Ja, das kann ich gleich nochmal sagen. Also zur ersten Frage, ob es da sozusagen eine technische Infrastruktur gegeben hat für dieses Wirtschaftswunder. Das muss man ja wirklich in Anführungsstriche setzen, weil es war kein Wunder, sondern es war im Grunde eine Schocktherapie. Und der Schlüssel dazu war auch kein technologischer, sondern der war der Ausbau sozusagen eines Unterdrückungsapparats, um jeglichen Widerstand zu unterdrücken und um die Privatisierung, in der natürlich der Schlüssel dann auch zur späteren Prosperität so von Chile durchaus liegt. Das muss man wohl auch konzedieren, aber eben zu einem sehr hohen Preis ist es eben passiert. Also ohne Rücksicht auf Verluste wurde wirklich alles, was nicht nied- und nagelfest ist, privatisiert. Und es wird natürlich von den entsprechenden Leuten auch als eine Erfolgsgeschichte dargestellt bis heute. Aber bis heute ist eben diese Schere zwischen Arm und Reich, es ist nicht mehr so wie damals in 50er, 60er Jahren, aber soziale Ungleichheit ist nach wie vor ein Thema wie in jedem anderen lateinamerikanischen Land. Vielleicht noch ganz kurz dazu, also es gab Wirtschaftsfachleute, die sogenannten Chicago Boys, die unter Milton Friedman, also so einem ganz berüchtigten Neoliberalen, in Chicago eben gelernt hatten, ihr Handwerk sozusagen, und dann nach Chile zurückgekommen sind, und die haben dann auch teilweise viele Posten bekommen. Die dritte Frage weiß ich jetzt noch, also das sind jetzt so Fachbegriffe gewesen. Cyberstride meint die Software, ne, mit der die Daten verarbeitet worden sind. Der Ops Room war dieser Raum, den ich auch am Anfang gezeigt habe. Und was war es noch? Die Frage war denn, was war das Einfluss an C3 von ARPANET? So was war denn? Ah ja, genau. Und auch, was war denn das Verbindung oder die Beziehung oder Einfluss an Club of Rome? Das habe ich nicht verstanden. Ja, bei dem Club of Rome war im Grunde die Verbindung, dass die eine ähnliche Software benutzt haben, um diese Wirtschaftssimulation durchzuführen, nur in einem viel größeren Maßstab. Und das mit dem ARPANET, also da bin ich ein bisschen überfragt. Ich glaube, dass es keinen nennenswerten, dass sich das nicht nennenswert beeinflusst hat, weil auch die Technologie eine ganz, ganz andere ist. Also das ist, auch wenn man sagt, das ist so ein Vorläufer, oder sozialistisches Internet, das ist halt ein Schlagwort mehr oder weniger, weil uns zu Netzwerk eben Internet einfällt und so weiter. Aber wenn man schon weiß, wie das Ganze technisch funktioniert hat mit diesen Fernschreibern und damit, dass sich im Grunde immer, wenn Informationen übermittelt werden mussten, jemand da hinsetzen und das eingeben musste. Damit ist schon klar, dass das meilenweit entfernt ist, auch von dem, was wir heute unter Internet verstehen. Aber erstmal der und dann geht's wieder rüber. Ich wollte sozusagen nochmal einen Kommentar zu der Frage von eben, was das sozialistische daran wäre, sozusagen vielleicht geben. Also es ist, sozusagen eine Technik, ein Instrument, um Wirtschaft zu organisieren und zu planen. Du kannst es sozusagen einsetzen, um den Profit zu maximieren und deine sozusagen Stellung auf dem Markt zu verbessern. Du kannst es natürlich dafür einsetzen, sozusagen eine Volkswirtschaft sozusagen die Bedürfnisse der Menschen einer Volkswirtschaft zu erfüllen. Und das ist sozusagen, es ist keine technische Frage, was das Sozialistische daran ist, sondern eher eine Inhalte. Und schön war sozusagen das Beispiel, den Allende, der gesagt hat, sozusagen, der Chef ist das Volk. Schlussendlich sozusagen die Befürchtung, dass die Technokratenkaste in irgendeiner Form ist, glaube ich, sozusagen das Problem daran irgendwie. Aber schlussendlich sozusagen entscheidet dann das Volk. Und die Frage ist, bindest du das Volk ein, dass es in der Lage ist, seine Funktion des Chefs zu übernehmen? Das ist, glaube ich, eigentlich die Frage. Aber das ist sozusagen nur mal so ein Kommentar. Noch auf sozusagen die Chicago Boys, also nicht zuletzt die Chile sozusagen nach dem Putsch irgendwie als erstes Experimentierfeld, als Land, in der Neoliberalismus sozusagen ausprobiert wurde. Was natürlich interessant ist, dass sozusagen das eine Extrema, der Versuch sozusagen mit elektronischer Datenverarbeitung in irgendeiner Form sozusagen das andere Extremer zu machen, dann ist sozusagen genau das Gegenteil des Extremer sozusagen nach dem Putsch auch ausprobiert. Also kann Zufall sein, ist natürlich sozusagen sehr interessant. Die Frage ist sozusagen auch noch, eben, weil du erwähnt hast, was du in deinem Buch vorgekauft hast, ich ein Ostdeutscher auf. Also sozusagen der Realsozialismus hat sozusagen ebenfalls versucht, sozusagen Gesellschaft, sozusagen die Ökonomie von der Gesellschaft zu planen. Und ist das sozusagen aus vielerlei Gründen irgendwie so ein bisschen daran gescheitert. Und interessant wäre vielleicht, hat der Realsoz das wahrgenommen? Ist das dir bei deinen Recherchen sozusagen aufgefallen, dass der Realsoz diese Variante irgendwie ja sozusagen, also nicht unbedingt dasselbe, aber was sozusagen der Realsoz gemacht wurde, irgendwie, weil wenn darauf reagiert, mein Gott, ich kann ganz viele Fragen stellen. Ich stelle jetzt mal die erste Frage, nachdem dort das ausprobiert wurde und im anderen Land sozusagen, gibt es deines Wissens irgendwie seitdem eine Tradition sozusagen, eine Ökonomie sozusagen so zu planen, in den Jahrzehnten danach noch? Und kennst du aus deinen Recherchen sozusagen Leute, die das sozusagen heute ebenfalls? Also meines Wissens war das der erste und einzige Versuch, eine Wirtschaft wirklich auf diese Art und Weise zu steuern. Dieses Managementmodell, das hier jetzt noch gerade da dran gebeamt wird, wird so noch praktiziert. Es gibt so ein Management-Institut in St. Gallen, die auch relativ, also da stößt man oft drauf, wenn man CyberSyn googelt, die dieses in einer abgeschwächten Form noch verwenden. Das kann ich dazu sagen. Dann gab es noch eine andere Frage, also so nach der Anbindung der befreundeten sozialistischen Staaten. Das ist eine ganz interessante Frage gewesen, mit wem Allende befreundet sein wollte. Also das ist so wie bei Castro so ein bisschen gewesen. Der wollte ja auch eine zu nahe Anbindung an die Sowjetunion vermeiden. Der wollte, das geht ja wie bei ganz vielen sozialistischen Bewegungen in Lateinamerika, geht es ja auch ganz stark um so einen nationalen Befreiungs- und Unabhängigkeitsanspruch. Und da will man ja nicht von einer Abhängigkeit sozusagen in die nächste fallen. Deswegen hat Allende bei allen Avancen von Seiten der Sowjetunion relativ distanziert reagiert. Gleichwohl war das natürlich ein Bruderstaat und Allende ist auch, also es gab Handelsbeziehungen, der ist auch unterstützt worden. Und es gab mit der DDR einen sehr regen Austausch. Also sowohl, also dann, oder man könnte vielleicht sagen, auf der Grundlage der freundschaftlichen Beziehungen vor dem Putsch, also meinetwegen, dass Berater nach Chile geschickt worden sind, mit der Begründung, und das leuchtet ja auch natürlich ein, dass die jetzt ein paar Jahrzehnte oder sagen wir zwei Jahrzehnte Vorsprung schon hatten, so mit der mit dem Realsozialismus und einem immensen Wissensvorschuss und auch damit jetzt zum Beispiel Importe zu substituieren durch eigene Produkte und so weiter. Also das wurde gerne angenommen und ich würde sagen, auf der Grundlage dieser freundschaftlichen Beziehungen ist dann auch in die andere Richtung nach dem Putsch sind freundschaftliche Beziehungen entstanden und natürlich viele Flüchtlinge auch von der DDR aufgenommen worden. Meint ihr jetzt, dass aber ganz speziell mit dieser Wirtschaftsplanung mit der Anfangsarbeit, weißt du da was sozusagen, dass das sozusagen bei der Ansatz natürlich ein ähnlicher ist, irgendwie aber schlussendlich irgendwie, also die staatliche Krankenhäuser hat jetzt nicht so einen riesigen Raum gesessen sozusagen und mit ihren Rahmen, das kenne ich aus dem Osten sozusagen, Und das ist sozusagen, weil moderne Technik eingewendet wurde, sozusagen, wo der Real sich auch mal schwer getan hat, aus vielerlei Gründen, irgendwie hat er sie natürlich da gehabt, aber sozusagen ist da sozusagen von dieser Form der Planung was zurückgeschwappt. Wenn du da. Cool. Nee, entweder wenn du was dazu weißt, kannst du sagen, aber keine Frage, weil dann wäre es der Kollege da. Ist in der Recherche rausgekommen, warum der magnetische Bereich oder die Forschung in der DDR nicht weitergetrieben worden? Ob das irgendwie mit diesem Scheitern zusammenhängt? Also, dass es war, dass das irgendwann sozusagen den Status einer förderungswerten Universalwissenschaft verloren hat, aber ganz bestimmt nicht aufgrund dieser Ereignisse. Dazu ist das auch zu unbekannt gewesen. Warte, nein, du bist nicht dran, ist der Kollege da hinten. Erstmal, weil jetzt hier alle reinreden, so ist es nicht. Bitte? G-U-I, als mit Vornamen. Und dann Bonsiepe, wie man es spricht, B-O-N-S-I-E-P-E. Bonsiepe. Nicht I, das französische Y. Nee, mit, also G-U-I wird er geschrieben. Ich weiß auch nicht, warum der, also der ist in Norddeutschland geboren. Bonsiepe ist der Nachname, oder wie? Genau. Okay. Also findet man auch ganz viel über den, der ist auch immer noch. Wenn man weiß, wie man es schreibt, genau. Das zweite ist die Two Levels of Recursion with some key Homeostats, Schlüssel Homeostate oder Homeostate. Was damit gemeint sind, das Regelkreisläufe, auf welche Block-Elemente bezieht sich das? Was sind darin die zwei Stufen der Rekursion? Was rekursiert da? Ob das online zu finden? Ja, ganz viel. Also wirklich, wenn man jetzt zum Was ist nicht freigegeben? Also das ist im Fundus, im Archiv der John Moores Universität in Liverpool. Und ich habe es da, also ich hatte da Zugang drauf. Ja. Aber ich meine, man ist jetzt nicht auf dieses Schaubild angewiesen, weil von diesem Viable System Model gibt es ganz, ganz viele Schaubilder, die zum Teil auch vereinfacht sind, aber wo man findet wirklich auch viele Erklärungen und Erläuterungen dazu. Und was jetzt, also das beruht ja auf einer Skizze von Stafford Beer, da stehen ja auch teilweise Namen drin und Funktionen sind da sozusagen schon delegiert. Wo jetzt, da habe ich mir ja was eingebrockt, dass ich das jetzt genommen habe. Also ich kann vielleicht zu dem Begriff, warum da Two Levels of Recursion steht, weiß ich nicht. Wahrscheinlich, weil er zwei besondere hervorheben wollte und die erklären wollte anhand dieses Bildes. Ich habe das nur genommen, weil das von ihm persönlich ist und weil ich das irgendwie charmanter fand. Was mit Homöostat gemeint ist, das ist eine interessante... Bitte? Genau, also deswegen wollte ich das noch kurz sagen, das ist eigentlich ein Schlüsselbegriff, sowohl in der Kybernetik als auch in diesem Viable System Model, weil es immer, also Homöostase bezeichnet ein dynamisches Gleichgewicht, also eben nicht ein statisches Gleichgewicht, sondern das Gleichgewicht eines Systems, wo alle Teile in Bewegung sind und sich im Grunde ständig ändern. Man kann sich das vielleicht wie ein Mobile vorstellen, also wo ganz viele Dinge miteinander verbunden sind und sobald sich eins bewegt, bewegen sich auch alle anderen Teile. Und ein Homöostat ist eben ein Apparat oder ein Modell, das es fertig bringt, ein System trotzdem in einem lebenserhaltenden oder lebensfähig machenden Gleichgewicht zu halten. So ist es abstrakt gedacht. Okay, ich hatte dich unterbrochen. Ja, also nur ganz kurz noch ergänzen. Warum reden da? Gab es denn im Sozialismus auch Leute? Also wir haben ja festgestellt, wir haben ja sozusagen, also der sagt ja auch, es ist universell einsetzbar, also sowohl im kapitalistischen Unternehmen als auch jetzt im Sozialismus. Dem würde ich auch zustimmen. Und jetzt meine Frage, also haben die. Es gab ja freundschaftliche über Allende und so, freundschaftliche zum sozialistischen System, haben die Wissenschaftler da, die ganzen Input-Output-Modelle und Piantev und wegen der Vorwege, hat sie gesagt, haben die das nicht auch ein bisschen was übernehmen wollen? Das ist doch sicher eine gute Sache auch und auch nicht unsozialistisch. Gab es da in die andere Richtung jetzt? Also nicht nur, was jetzt, also in die Richtung Übernahme oder wenn nein, warum nicht? Ich muss leider sagen, dass ich das nicht beantworten kann. Kannst das weiß ich schlicht nicht. Ja, okay. Vielleicht. Ja, damit ist mal an sich meine Frage eigentlich, weil Kybernetik war in den 60er Jahren in der DDR ein ziemlich starker Wissenschaftszweig. Und wir behaupten ja, dass diese Stärke der Kybernetik und der Abbruch oder irgendwann mal dieser Abbruch dieser Forschung auch dazu beigetragen hat, dass die DDR dann den Anschluss verpasst hat. Also ich kann das auch deswegen nicht beantworten, weil ich einfach in meinen Recherchen und auch in dem, was ich darüber gelesen habe, keine Hinweise darauf gefunden habe. Was für mich auch erstmal bedeutet, dass es so einen Austausch nicht gegeben hat oder vielleicht auf privater Ebene. Aber man muss sich auch vorstellen, dass es wirklich relativ unbekannt geblieben ist, was da gemacht worden ist. Also das war während des Oktoberstreiks war es natürlich eine große Hilfe, aber hätte man jetzt irgendwie nach 1973 irgendjemanden danach gefragt, auch in Chile, das hätte keiner gewusst, dass das überhaupt stattgefunden hat. Die Aufbauten sind während des Putsches vernichtet worden und im Grunde ist es in den frühen 90er Jahren passiert. Dass das wieder ausgegraben wurde. Aber das hat lange einfach niemand gewusst. Der Kollege erstmal. Genau, ich hatte zwei Fragen. Die erste war so zur Usability des ganzen Systems. Du meintest ja, es sind eben kleine Dias geplant gewesen, die dann man so durchschalten kann und dass niemand mit dem Zettel irgendwie rumläuft. Das hat scheinbar nicht funktioniert. Aber du hast jetzt nicht dazu gesagt, wie es jetzt wirklich geklappt hat, weil wir haben das System ja schon mal eingesetzt und es hat ja scheinbar auch diese Kommunikation gegeben und die konnten das ja koordinieren. Aber jetzt mit diesen Dias funktioniert hat, wie hat es dann funktioniert? Das ist die erste Frage. Und die zweite Frage bezieht sich so auf diese Kompatibilität von, weil ich habe gerade mal nachgeschaut, dieses Buch von Habermas und Luhmann, wo die sich praktisch diese Übersicht zusammengeschrieben haben, Theorie der Gesellschaft oder Sozialtechnologie, ist auch 71 erschienen. Und das ist halt genau auch diese Kybernetik und diese Systemtheorie, was ja eigentlich damals so das Gleiche war, und Marxismus so aufeinandergebreitet sind. Und das ist ja sozusagen, da ging es aber was an der so gegeneinander. Und hier ist es tatsächlich so eine, also ein Versuch, praktisch beides zu verschmelzen. Gab es dann auch so ganz klassische marxistische Anleihen, weil Allende wird ja scheinbar, also hat das ja wahrscheinlich auch in marxistische Termini übersetzt, obwohl er auch versucht, mit so einer Gesellschaftstheorie versucht, das zu verbinden. Weil wenn dann das Sozialisten beibringen muss, dann kennen die ja Marx und dann vielleicht hat man ja versucht, das irgendwie sozusagen in, soziale, also in marxistische Termini zu übersetzen und machen. Das sind ja auch noch so. Okay. Wie war nochmal die, jetzt nur ein Schlagwort, wie war die erste Frage nochmal? Die erste Frage war ja noch diese Ja. Ja, genau. Ach so, das war einfach, da war ich vorhin nicht exakt genug. So wie dieser Ops-Room geplant gewesen ist, hat der nie funktioniert und ist auch nicht zum Einsatz gekommen. Ich hatte das erwähnt, dass der verpackt in Kisten schon bereitstand zum Transport in die Moneda und dann kam aber der Putsch dazwischen. Was funktioniert hat, war diese Einsatzzentrale im Korfu, in dieser Wirtschaftsförderungsbehörde. Da war ein Raum abgestellt, wo 20 von diesen Teletype-Maschinen aufgestellt waren. Und im gleichen Gebäude stand ja auch dieser Rechner. Und dieser Raum war Tag und Nacht besetzt. Und auf allen diesen 20 Fernschreibern liefen Tag und Nacht sozusagen Faxe und diese Lochstreifen ein und aus. Und das wurde dann gegengerechnet in dem Zentralrechner und dann wieder zurückgeschickt. Und das ist natürlich ein Irrsinnsaufwand. Also ich habe mir das erzählen lassen, das muss ein fensterloser Raum gewesen sein, wo diese Höllenmaschinen, die wirklich auch einen Irrsinnslärm gemacht haben, standen. Da haben teilweise Leute auch 24 Stunden geschlafen halt. Dementsprechend muss es da, naja, muss man nicht weiter drauf eingehen, aber soweit zur Usability. Also man kann sich vorstellen, wie benutzerunfreundlich das gewesen ist. Die zweite Frage habe ich noch nicht beantwortet, ne? Und auch schon wieder vergessen. Ah, Habermas und Luhmann. Ja, das ist interessant. Also, dass da jetzt, dass da 71 auch so eine Debatte gerade zwischen den beiden stattgefunden hat, das wusste ich bisher nicht. Wobei Luhmann natürlich ein interessanter Link auch ist, also wo sich sozusagen auch eine kybernetische Denkrichtung fortschreibt in der Systemtheorie. Und ehrlich gesagt bin ich über mein Interesse an der Systemtheorie auch überhaupt auf diese Geschichte gestoßen, über ein paar Ecken. Aber diesen Hinweis, also finde ich, kann ich allenfalls interessiert zur Kenntnis nehmen und mir das Buch nochmal angucken. Okay, dann jetzt du und dann der Herr. Nochmal eine kurze Wiedergabe des Zeitstrahls. Also, ich hatte ja verstanden gehabt, bis zum Herbst 71 war so Teamfindung angesagt oder so in etwa. Ja. Und aber die Software war wohl auch schon fertig bis 71. Bis November 71 war eine erste Version. Was ging so bis zu welchen Abschnitten? Und jetzt war ja auch die Rede da von dem Baum gekauft. Da ging auch wieder was zurück. Was ging denn zurück an die Betriebe der Einzelnen? Also, dass man sich ja vorstellen kann, wenn die ihre Zahlen liefern, das ist ja schon erstmal ein riesengroßer Gewinn. Ja. Dass man überhaupt erstmal zumindest von den Geschichtsbetrieben dann überweg hat, was sie überhaupt zu schreiben so zentral. Ja. Was ging denn dann zurück und ab welchem Zeitraum ging denn überhaupt dann jeweils zurück? Wie viele Betriebe waren bis wann so im Weiteren so angeschlossen? Und so ja. Für die zeitliche Ausdehnung und Entwicklung von dem ja. ganzen System hätte ich auch noch. Ja, also ich hatte ja gerade gesagt, so November 1971 war im Grunde die Teamfindung abgeschlossen und war auch eine erste Variante dieses Cyberstride, dieser Software geschrieben. 100 Fabriken etwa hingen dann am System. Auch November 71. Im November 71, genau. Und von da an ging es sukzessive dann also bis zum Oktober 72 kann man im Grunde sagen, dass die Arbeit darin bestand, immer mehr Leute dazu zu gewinnen auch. Und auch, also im November 71 waren noch längst nicht diese ganzen Fernschreiber verteilt und so weiter. Das hat halt alles Zeit gekostet. Was zurückging, waren sozusagen Empfehlungen, die auf Basis dieses Algorithmus, also dieses Cyberstride-Programms, errechnet worden sind. Dabei ging es zum Beispiel, wenn jetzt eine Fabrik gemeldet hat, es gibt also nicht ausgelastete Kapazität zum Beispiel in einem bestimmten Herstellungsbereich und ein anderer meldet, es gibt aber Nachfrage nach zum Beispiel nach einer bestimmten Art von Teilen in der metallverarbeitenden in Industrie, dann gingen halt diese Informationen mit der entsprechenden Botschaft an die Fabrik, die das herstellen konnte. Also einfach gesagt, mit dem Hinweis, passt mal auf, es gibt Leute, die brauchen das, was ihr herstellt, also macht das mal. Und da dran hingen aber auch noch Daten, wie jetzt zum Beispiel die Kapazitäten bezüglich der Arbeiter, also wie viele Leute überhaupt dafür zur Verfügung standen. Gerade während des Oktoberstreiks war das ein großes Thema, die Leute auch angemessen zu verteilen oder umzuverteilen, damit die Fabriken auch funktionierten. Und es ging um Ressourcen, also je mehr eine Fabrik zum Beispiel produzieren will, desto mehr Energie ist auch vonnöten. Auch die muss wieder irgendwo bestellt werden. Man sieht, dass das sozusagen ein Netzwerk ist, das an ganz vielen Stellen miteinander verbunden ist. Und das, was man sich mit seinem singulären Menschenverstand so schlecht vorstellen kann, nämlich diese Interdependenz, wie in Echtzeit auftretende Informationen eben im Grunde auch gleichzeitig verarbeitet werden müssen, um darauf reagieren zu können, das soll eben dieses Programm leisten. Und das, was als Vorschlag dann sozusagen ausgespuckt wird, wurde dann an die entsprechenden Betriebe zurückgegeben. Okay, der Kollege dahinter. Ich habe noch mal eine Frage, dass Sie in Ihrem Vortrag erwähnen, dass eine gewisse Überzeugungsleistung benötigt hat, um die Leute in den Fabriken davon zu überzeugen, jetzt überhaupt so einen technischen Kasten einzustellen. Und damit dann eben auch die Informationen geliefert werden und wirklich dann Leute von 100 Kilometer Entfernung dann die Kollegen angesprochen und vorschlägen. Wie hat das dann? Gab es dann Schulungen oder sind dann Leute durchs Land gereist, die gesagt haben, das auch so funktioniert? Und daran anschließend, Hinweis oder so, es gab 1907 oder 1908, glaube ich, ein Buch, Red Star von Alexander Bogdano, der auch relativ. Also da wird auch so eine fiktionale digitale Planung von so einer Fabrik dargestellt, aber dann ein bisschen transparenter, sodass alle sehen können, was los tun und so, wo wir ja so eher als Leute dann mit deinen Zirkel kommen können. Und dann die ganzen Empfehlungen noch so. Ich lache nur, weil das war auch meine Frage, aber ich glaube, das ist eine Menge Frage, von einem Wort erlebt. Aber was für ein Einfluss das der Buch hat, weil das ist absolut völlig klar, dass der Buch einen Einfluss hat. Aber wenn das ist was besonders irgendwann eine Rolle spielt, dann sagen wir doch nicht, dass das nicht gelesen ist. Jetzt wird es rausgeholt. Nee, ich will nur einen Stift rausholen. Ich finde das total interessant, aber ich kenne das Buch nicht. Also, ist. Bitte? Ja, super. Dann brauche ich mir nicht aufschreiben. Aber das finde ich auch einen interessanten Hinweis. Das war mir nicht klar, dass es das schon gegeben hat. Was die Situation der Arbeiter angeht, also, dass es Schulungen gab, das kann man mit Sicherheit bejahen. Ich hatte ja eingangs gesagt, dass die chilenische Arbeiterbewegung extrem gut organisiert gewesen ist und auch eine lange Tradition hatte. Wenn man sich diesen Film von dem Guzmán anguckt, da kommen viele Arbeiter zu Wort und man kommt aus dem Staunen nicht mehr heraus, wie politisch versiert die argumentieren, also wie mit welcher Selbstverständlichkeit da auch marxistische Terminologie aufgerufen wird. Und zwar, das kann man sehen irgendwie nicht, das haben die sich nicht erst gestern angeeignet. So, und jetzt muss man wissen, dass die meisten Fabriken von Unternehmern geführt gewesen sind, die jetzt an der Allende-Agenda kein großes Interesse hatten. Und die Universidad, also die verschiedenen Fraktionen innerhalb der Unidad Popular, das meinte ich, Unidad Popular, die verschiedenen Fraktionen darin hatten alle unterschiedliche Ideen, wie damit umgegangen werden soll. Also welche Rechnung jetzt sozusagen den Bedürfnissen der Arbeiterschaft im Abgleich mit den Interessen der Unternehmer zugestanden werden sollen. Und es kam zu ganz absurden Szenarien, dass zum Beispiel Unternehmer während dieses Streiks ihre eigenen Angestellten dafür bezahlt haben, ihrem Arbeitsplatz fernzubleiben, auf der einen Seite, Und dass Arbeiter in Eigenregie, also so viel zur Organisation, beschlossen haben, in ihre abgeriegelten, also von den Unternehmern abgeriegelten Fabriken einzubrechen, um die Produktion wieder aufzunehmen, und zwar selbstständig. Und das passierte dann gerade im Oktoberstreik 1972 mehr und mehr auch organisiert. Also dass die Leute das nicht nur als Aktion machen, um ein Zeichen zu setzen. Solche Aktionen sind dann relativ schnell an ihre Grenzen auch gestoßen, weil die Leute einfach nicht die Fähigkeiten hatten dann und auch nicht die Vernetzung hatten, um über eine lange Zeit die Produktion aufrechtzuerhalten. Aber da konnte dann eben dieses Projekt auch anschließen, weil die Leute eben dann ein Instrument hatten, relativ schnell Ansprechpartner zu finden. Also so einfach ist es im Grunde. Also einen Ingenieur zu finden, der mal vorbeischauen kann, auch Lastwagen zu finden, die den Ersatzteile bringen können, vielleicht Arbeiter noch vorbeischicken können. Und so muss man sich das vorstellen, hat das dann funktioniert. Ja. Also das Korfo war nicht das Ministerium. Das Wirtschaftsministerium musste erst überzeugt werden eigentlich von diesem Projekt. Das Korfo war ein Institut von der Regierung gegründet, das Techniken entwickelt hat und die dann dem Wirtschaftsministerium vorgestellt hat. Aber von diesem Projekt musste das Wirtschaftsministerium erst überzeugt werden, und da traf es sich dann gut, dass das während des Streiks so gut funktioniert hat, weil danach ist nämlich Fernando Flores zum Wirtschaftsminister ernannt worden. Und dann ging das alles viel leichter. Eine absolute Zahl von Unterstützern kann ich nicht nennen, weil einfach die Angaben, wie viele Betriebe jetzt genau angeschlossen gewesen sind, sehr schwankend sind. Und im Grunde wäre, ich könnte jetzt irgendeine Zahl sagen, aber das wäre nicht besonders aussagekräftig. Ja, also es hatte auch innenpolitische Gründe. Also ich hatte gerade schon angesprochen, dass teilweise Armeefahrzeuge requiriert worden sind während dieses Oktoberstreiks. Und zum anderen, dass die Arbeiterbewegung sich mehr und mehr der Fabriken bemächtigt haben, um die Produktion aufrechtzuerhalten. Und das war ist jetzt ein bisschen eine verzwackte Geschichte, weil Allende war auf dieses Bündnis mit den konservativen Kräften angewiesen. Das heißt, der durfte im Grunde nichts abnicken, was das Privateigentum antastet. Und was die Arbeiter gemacht haben, war genau das, nämlich Enteignung im Grunde. Die haben die Unternehmer, denen die Fabriken gehörten, gesagt, bleibt ihr mal zu Hause, wir machen das hier selber. Das ist Enteignung. Und Allende konnte das nicht durchwinken, weil er sonst jeglichen Rückhalt in seiner Opposition verloren hätte. Deswegen wurde das stillschweigend geduldet. Aber eben auch nicht immer. Und letzten Endes ist das Projekt dann nach dem Putsch aufgrund politischer Überlegungen immer so ein bisschen unterhalb des Radars geblieben, könnte man sagen. Also es wurde weiter betrieben als Instrument, als beratendes Instrument, aber es hatte nicht mehr so diesen Impetus wie zu Zeiten des Streiks, dass dadurch wirklich Entscheidungen getroffen und forciert wurden. Letzten Endes auch, weil Fernando Flores dann als neuer Wirtschaftsminister das nicht wollte. Da war eben Politiker genug, um zu wissen, dass wenn er jetzt dem Vorschub leistet, dann verliert Allende eben den letzten Rest von Zusammenhalt, den er innenpolitisch hat. So, also in groben Zügen. Das weiterzuentwickeln, was dann ja auch dazu führt, also dass die Arbeiter ein Instrument an der Hand haben, um zu größerer Selbstständigkeit zu kommen. Was ja auf der einen Seite auch eine Agenda der Unidad Popular gewesen ist, durchaus ein revolutionäres Programm, was aber eben nie so voll zur Entfaltung gekommen ist, weil die Unidad Popular einfach nicht die absolute Mehrheit hatte und Entscheidungen nicht selbstständig durchdrücken konnte im Kongress und immer auf Stimmen auch aus feindlichen Lagern angewiesen gewesen ist. Also es war ein sehr komplizierter Machtkampf.